Die Campus Radio Kiel WG. Heute Underground Friseur. Ach Kai, was ist das denn schon für eine Kräutermischung? Das? Das ist eine Mischung aus Hibiskus und Thuja. Ganz was Feines. Boah, das riecht hier eher, als wenn der Komposthaufen von den Nachbarn gerade brennt. Oh, ihr wisst einfach nicht, wie man seinen Geist richtig erweitert. Also ich weiß nur, mens sana in corpore sano. In einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist und deshalb tue ich jetzt etwas für meinen Körper. Du gehst Sport machen? Ach Quatsch, ich gehe jetzt zu einem Underground-Friseur. Hab online noch jemanden gefunden, der diese Matte mal wieder in Ordnung bringen kann. Also dann, bis später. Du weißt schon, dass Friseure demnächst wieder aufmachen? Kathi, den Termin hat er, glaube ich, schon vor einer Woche gemacht. Oder sogar zwei. Auf jeden Fall verschubst sich das immer wegen der hohen Nachfrage. Ist aber wohl recht günstig. Für 80 Euro einmal waschen, legen und föhnen. 80 Euro? Für einen Kerl mit Kurzhaarfrisur? Weben die da Goldfäden ein? Kathi, nun beruhig dich doch mal wieder. Nimm doch auch mal einen Zug. Auf keinen Fall. Ich will nicht wissen, was da alles drin ist. Und wenn du fertig bist, leer endlich mal deinen Aschenbecher aus. Hier. Oh, oh! Oh, ey, was ist das? Oh nein, meine Haare. Kai, ich weiß ganz genau, dass das unser Aschenbecher ist. Sag mal, bist du jetzt komplett durchgedreht? Was soll die Scheiße? Oh, ich glaube, ich muss mal ganz schnell spazieren gehen. Oh Mann, dieses WG-Leben ist nie einfach.